einziges Wort kann Tränen vertreiben. Es kann uns Menschen in Liebe vereinen. Ein Wort kann Tod und Krieg bedeuten. Du kannst mit einem Wort die Schätze dieser Welt erbeuten. Ein einziges Wort, mehr will ich nicht, um dir zu sagen, ich lieb dich. Ein einziges Wort kann Herzen heilen. Es kann dir große Freude bereiten. Ein einziges Wort kann dir ein Lächeln entzaubern. Ein Wort kann verletzlich sein, du wirst es für immer bereuen. Ein einziges Wort, mehr will ich nicht, um dir zu sagen, ich lieb dich. Zu sagen, ich liebe.